We'll be right back. We'll be right back. Sunshine Life und Emma präsentieren das Highlight auf der KN Sound 2006. Die 48 Stunden Nonstop-Einbauwettbewerb bei Emma at Work in Halle 4. Check deine Chancen und gewinne Preise im Wert von 5000 Euro. Check die besten Car-Audio-Anlagen. Check die Street-Dance-Show. Check die Autogrammstunde mit Katharina Kuhlmann von Tuning TV. Sunshine Life berichtet live vor Ort. Am Samstag ab 12 und am Sonntag schon ab 10 Uhr. Sunshine Life und Emma at Work auf der KN Sound 2006 Messe Sinsheim. Powered by Kenwood, Helix und Ground Zero. Sunshine Life. Wir sind unter euch. Who's your daddy? Der neue Klapphit von Hauspapst Benny Benassi. I want your daddy. I want you all. Who's your daddy? Von Benny Benassi. Jetzt. Sunshine Life. Just leave it. Sunshine Life. Thank you. We'll be right back.

live. Wir sind unter euch. Electronic Music Radio. Veranstalter RNO Radio GmbH und Co. KG Mannheim. Verantwortlich Uli Hürter und Jürgen Wiesbeck.